Genossinnen und Genossen, vielen Dank für alle, die heute zu unserer Kundgebung gekommen sind. Ich werde hier einen kurzen Redebeitrag der Gruppe Arbeiterinnen machen, die diese Demonstration mit unterstützt, zum Besten geben. Wir haben ja heute gesehen, dass in Solidarität mit politischen Gefangenen einzutreten auch bedeutet, dass wir uns gegen die Repression, gegen Verbote, gegen Einschränkungen auch hierzulande wehren müssen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir dagegen protestieren, dass Organisationen wie die kurdische Befreiungsbewegung PKK, Organisationen wie die DKPG oder der palästinensische Widerstand hier verboten ist. Wir sagen Freiheit für diese Organisationen und der Kampf für die Freiheit der politischen Gefangenen beginnt damit, dass wir auch ihre politischen Interessen, ihre politischen Organisationen hier verteidigen. Repression, Unterdrückung, Knast, das ist keine Warze im Gesicht des Kapitalismus. Das ist der Normalzustand eines Systems, das selbst auf Ausbeutung, auf Unterdrückung von Millionen und Abermillionen Lohnabhängigen beruht. Eines Systems, das Menschen dafür, dass sie für ihre Interessen eintreten, sei es das Recht auf nationale Selbstbestimmung, sei es im Kampf gegen Rassismus, sei es im tagtäglichen Kampf gegen Ausbeutung im eigenen Betrieb, dass Menschen, die sich wehren, damit bedroht, dass sie kriminalisiert werden, dass sie mundtot gemacht werden sollen. Und dies ist auch eine zentrale Funktion politischer Knäste, der Kriminalisierung. Sie besteht genau darin, dass diese Menschen nicht nur verschwinden, dass sie nicht mit uns hier sein können. Sie besteht auch darin, dass diese Menschen sozusagen als politische Subjekte mundtot gemacht werden. Und daher ist es so wichtig, dass sie an dieser Stelle heute nicht nur ihre Freilassung fordern, sondern auch fordern, dass sie ihre eigenen Positionen, ihre eigene Politik frei artikulieren können. Daher Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Und unser Protest hier ist auch ein Teil dafür, dass die Genossen und Genossinnen, die teilweise seit Jahrzehnten in den Knästen sind, Leute wie Mumia Abu-Shamal, Leute wie George Abdallah, Leute selbst wie Lula da Silva, der noch vor wenigen Jahren Präsident war, und sicherlich waren wir als Linke nicht immer unkritisch seiner Politik gegenüber. Da gab es viel zu kritisieren. Es zeigt aber auch, mit welchem System wir es hier zu tun haben, dass Menschen, die für eine Bewegung stehen, die auch nur für den leisesten Ansatz von Widerstand stehen, in einer Situation, wo sich die kapitalistische Krise verschärft, in einer Situation, wo der Kampf um die Neuaufteilung der Welt immer brutalere, barbarischere Formen, sei es an den EU-Außengrenzen, sei es in den Kriegen in Syrien, sei es in Lateinamerika im Putschversuch in Venezuela, sei es in Brasilien unter dem Regime Bolsonaros, dass dort die Repression barbarische Formen annimmt, die es notwendig machen, dass wir im Sinne des Einheitsfrontliedes gemeinsam, unabhängig von unseren politischen Differenzen, die wir austragen müssen, unabhängig davon gemeinsam agieren, gemeinsam auf die Straße gehen, gemeinsam Widerstand leisten. Und diesen Kampf können wir auch nur gemeinsam gewinnen. Einen Kampf, der damit beginnt, dass wir unsere Rechte im Hier und Jetzt verteidigen, aber ein Kampf, der damit endet, dass wir die Wurzeln dieser Unterdrückung beseitigen. Im Kampf für eine sozialistische Gesellschaft, im Kampf für die sozialistische Weltrevolution. Und es gibt dafür nur eine Lösung. One Solution! Revolution! One Solution! Revolution! One Solution! Revolution! One Solution! Revolution! Danke.